Herzlich willkommen zum Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen und hallo zur allerersten Folge des Nerdwelten Podcasts. Mein Name ist Hardy und ich möchte euch heute mitnehmen auf unsere Reise in die Welt der Retro-Videospiele. Kurz zu mir, ich spiele seit über 30 Jahren Videospiele, Brettspiele und in dieser Rubrik habe ich mich mal dazu entschlossen, euch ein bisschen was über Retro-Videospiele zu erzählen. Das soll heute also unser großes Thema sein. Aber bevor wir jetzt wirklich groß loslegen können, müssen wir uns einmal Gedanken machen, was ist denn eigentlich Retro? Dafür werfen wir einfach mal einen Blick in den Duden und schauen nach, was wir da unter Retro finden. Bewusste Nachahmung von Elementen früherer Stilrichtungen in Musik, Design oder Ähnlichem. Also etwas, das es früher schon einmal gegeben hat. Und meine allererste Berührung mit dem Begriff Retro war tatsächlich im Möbelhaus, wo es eben alte Lampen, alte Tapete, Möbel, solche Dinge aus den 60er, 70er Jahren gab, die man vielleicht eher mit dem Begriff kitschig, altbacken verbindet und deshalb war der Begriff Retro für mich persönlich auch lange Zeit ein Begriff, der negativ behaftet war. Und irgendwann später habe ich dann festgestellt, Retro können aber auch ganz andere Sachen sein. Retro können auch Medien sein. Zum Beispiel Musik, zum Beispiel Filme, aber eben auch Videospiele. Und das bringt uns zur zentralen Frage für heute. Warum sind Retro-Spiele so präsent? Warum sind sie so relevant? Ist das einfach eine Art von früher war alles besser Mentalität? Mit dieser Frage möchte ich mich heute in dieser Einführungsfolge beschäftigen. Aber bevor wir damit so richtig loslegen können, müssen wir erstmal klären, was sind denn eigentlich Retro-Spiele überhaupt? Das habe ich für mich mal in zwei Unterpunkte aufgespaltet. Und zum einen sind das natürlich die Neuveröffentlichungen, also Spiele für aktuelle Generationen, für PC, für Konsole, vollkommen egal, die sich an den alten Klassikern orientieren, die sie fortsetzen, die den Look, die Optik, das Feeling wiedervermitteln wie die alten Spiele und natürlich auf der anderen Seite die Originale, die damals auf den klassischen Konsolen erschienen sind, zum Beispiel auf dem NES, dem Master System von Sega, dem Atari, dem C64, dem Amiga, dem Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation 1 und so weiter und so weiter und so weiter. Natürlich sind das aber auch, sagen wir mal, vergessene Genres, wie zum Beispiel das Point-and-Click-Adventure. Da fällt mir spontan Monkey Island ein. Der nächste Aspekt ist dann, ab wann sind denn Spiele Retro? Und das ist eine wirklich interessante Frage, die man, wie ich finde, nicht ganz so leicht beantworten kann. Wir hatten ja eingangs den Duden zitiert, der gesagt hat, Retro ist die Nachahmung eines Stils, den es früher schon einmal gegeben hat. Bedeutet das jetzt aber, dass eine Konsole ab dem Moment, in dem der Nachfolger erscheint, sofort Retro ist? Nicht unbedingt. Oft braucht es einige Zeit, bis sich die Software an die Möglichkeiten einer neuen Plattform angepasst hat. Und Retro wird es dann, wenn es signifikante Änderungen gibt, wenn Genres verschwinden, der Sprung von 2D zum 3D damals, vom Super Nintendo auf das N64. Heute sind die Sprünge ja oft eher grafischer Natur. Von Konsolengeneration zu Konsolengeneration verbessert sich die Optik. Die Spiele, ja, darüber kann man streiten. Hervorheben möchte ich dabei allerdings Nintendo, die eben die Ansicht vertreten, dass Spiele auch Neuerung bedeuten soll, zum Beispiel bei der Wii mit der Bewegungssteuerung, da ist die Frage, ist die Wii schon Retro, und eben aktuell die portable Switch, die kann ich zu Hause spielen, die kann ich an meinem Fernseher zu Hause anschließen, das ist ein ganz frisches Konzept. Für mich persönlich gibt es dann allerdings noch eine andere Herangehensweise an den Begriff. Man kann auch sagen, Retro-Spiele sind Titel, mit denen ich besondere Erinnerungen verbinde, gemeinsame Spielen mit Freunden und Familie, Erinnerungen an die Kindheit, an Weihnachten, an Geburtstage, an die Vorfreude des Auspackens. Ich denke, keiner widerspricht, wenn man sagt, 8-Bit, 16-Bit, 64-Bit, das ist alles Retro. Anders sieht's dann aber schon wieder bei der PlayStation 3 aus, die jetzt auch schon eine Weile abgelöst ist von der PlayStation 4. Okay, die ist doch noch präsenter, weil dafür auch noch vereinzelt Spiele erscheinen, aber die würde ich auch noch nicht als Retro bezeichnen. Das ist insgesamt eine recht individuelle Kiste. Das hängt immer ein bisschen von der eigenen Meinung ab. Ich finde aber die Frage, ab wann, auch nicht ganz so wichtig. Wichtiger finde ich das Wo. Wo liegt die Faszination in den Retro-Spielen? Warum spielen wir die alten Sachen? Warum horten Leute ihre alten Spiele zu Hause? Warum gehen sie regelrecht auf die Jagd danach? Auf Online-Plattformen, auf Flohmärkten, wo auch immer, und präsentieren die Sachen dann zu Hause in der Vitrine. Und das Erste, was einem da einfällt, ist natürlich der Eindruck, die Erinnerungen an das Spiel. Die Farben, die Musik, der erste Controller in der Hand. Jeder erinnert sich doch einfach gerne an spaßige Ersteindrücke zurück. Und Medien können diese Erinnerungen und Verknüpfungen sehr gut transportieren. Und jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ein Film ist oder ob ich Musik höre oder eben ob ich eine Cartridge in eine Konsole stecke und das Spiel spiele. Da steckt natürlich jede Menge Nostalgie drinnen und auch eine Art Liebe zur Minimalistik. Simplere Grafiken und simplere Mechaniken bei natürlich nicht einfacherem oder anspruchsloserem Gameplay. Oft galt dabei das auch heute noch oft verwendete Konzept, leicht zu lernen, aber schwierig zu meistern. Und einfach eben eine gewisse, ja, Einfachheit, das Spiel laden, Knopf drücken, und ab geht die Luzi. Keine 20 Minuten Cutscene am Anfang, kein Tutorial. Das sind auch Eindrücke, die viele heutige Programmierer beeinflusst haben. Und weshalb es heute so viele Spiele gibt, die sich an den alten Klassikern orientieren oder sie fortsetzen. Da kommen dann zahllose fantastische Spiele bei raus, aber ja, wir wollen ehrlich sein, auch Grütze wie Mighty No. 9 zum Beispiel. Aber ein ganz anderer Faktor ist, dass diese Spiele für viele Menschen auch etwas, sagen wir, etwas Mystisches haben. Ich will das kurz erklären. Früher hat man nicht die Möglichkeit gehabt, okay, es kommt ein neues Spiel, ich schaue einfach mal auf YouTube mir ein paar Szenen an, guck, was der und der YouTuber dazu sagt und zack, habe ich einen super Eindruck. Früher warst du darauf angewiesen, dass meinetwegen ein Freund das Spiel hatte, dass du es da mal ausprobieren konntest, dass im Kaufhaus vielleicht eine Konsole aufgebaut war, wo gerade dieses Spiel zufällig zu spielen war. Ein Faktor war bestimmt auch, wie die Verpackung vom Spiel ausgesehen hat. Oder du hast in die Videogames oder irgendeine andere Videospielzeitschrift deiner Wahl geguckt. Macht das alles jetzt Retro aber besser als aktuelle Spiele? Das ist eine rein subjektive Sache natürlich. Ich persönlich spiele sehr gerne Retro-Spiele. Aber wie eingangs gesagt, ich spiele auch aktuelle Spiele. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Wichtig ist allein, dass es Spaß macht. Und wenn jemand für sich selber festlegt, dass er eben nur Retro oder nur Aktuelles mag, kann man das selbstverständlich machen. Ich persönlich denke aber, wie bei allem im Leben sollte man einfach offen sein für Neues und in unserem Fall auch für Altes. Und das bringt mich jetzt zu meinem Schlussgedanken für die heutige Folge. Sind Retro-Spiele also reine, früher war alles besser Nostalgie von Leuten, die in der Vergangenheit gefangen sind? Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich denke, Retro-Spielen ist zum einen kein reines Nischenphänomen mehr, sondern das geht schon in die Richtung eigenes Genre. Gerade Pixeloptik der 8-Bit- und 16-Bit-Ära, gepaart mit den Sounds und Musikstücken der damaligen Zeit auf den entsprechenden Systemen, das ist schon extrem gut gealtert. Also ich finde beispielsweise ein Mega Drive oder Super Nintendo Spiel, das kann ich mir heute noch sehr gut angucken und das macht auch heute noch sehr viel Spaß zu spielen. Ein bisschen anders verhält es sich für mich persönlich mit N64 Titeln. Ich finde die Polygongrafiken, da tue ich mir schwer, das mir persönlich anzugucken. Aber das ist auch wieder rein individuell und das kann jetzt bei einem von euch total anders sein. Für mich persönlich bieten Retro-Spiele einfach leicht zugänglichen Spielspaß, der auch ein Stück Geschichte transportiert und den immer mehr Leute für sich entdecken. Und für mich ganz persönlich und ich denke auch für ganz viele andere ist Retro kein negativ behafteter Begriff mehr, sondern Retro ist was echt Geiles. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge vom Nerdwelten Podcast.